Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. Wer ist dieser kleine hässliche Mann, der ungebetene Gast, der sich bei der Kleinfamilie frech einquartiert? Angeblich ein Student der Betriebswirtschaft. Warum aber wirft man ihn nicht hinaus? Vielleicht, weil er doch kein Unbekannter ist, weil man seine Reden kennt. Ist dieser Student vielleicht eine Art Wiedergänger in anderer Gestalt? Oder macht er sich nur einen Spaß? Das Hörspiel »Ein kleiner hässlicher Mann« war die letzte Arbeit von Karl Günther Hufnagel. Der Schriftsteller, Hörspiel- und Fernsehautor starb 2004 in seiner Heimatstadt München. Eine erweiterte Fassung gibt den Hörspieltext als Erzählung unter dem Titel »Der Wiedergänger«. Im Anschluss an das Hörspiel senden wir ein Porträt zum Autor und ein Gespräch mit seiner Frau, der Schriftstellerin Astrid Littfass. Ein kleiner hässlicher Mann. Hörspiel von Karl Günther Hufnagel. Soweit ich mich erinnere, habe ich immer auf Hitlers Schultern gesessen. Jahrzehnte in jedem Fall. Wenn der den Arm hebt zu seinem Gruß, küsse ich die Hand. Ich schmecke das Blut. Mein Zustand ist der Rausch. Der reicht bis zum Himmel, wo die Krähen fliegen und die Puppenstuben des Gedächtnisses sich aneinanderreihen, wie die Wohnküchen, in denen die Leichen gestapelt liegen. Die Zeit ist angehalten. Ich nenne Hitler meinen Freund, da er sonst keinen hat, obwohl er mich vernichten will, wie jeden. Deshalb ist er auch mein Feind. So beschimpfe ich ihn. Ich werde ihn nicht befreien können von sich selbst und nicht ich mich von ihm, meinem Fluch. Ich habe diesen Hitler nie leibhaftig gesehen. Wer schon? Der ist graue Vorzeit. Aus alten Fotos und genauso alten Geschichten hat er mich angesprungen, eine Heimstatt zu finden. Ich bin der Trottel, der ihm die gewährt hat. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr los. Dabei, was habe ich mit ihm zu tun? Nichts bei genauem Hinsehen, nichts. Ich studiere Betriebswirtschaft, habe das Vordiplom mit Erfolg hinter mich gebracht. Ein weltweit agierender Konzern hat mir bereits einen Job in Aussicht gestellt. Was also soll mir dieses Wesen? Ich brauche danach nicht zu fragen. Es ist ich, wie ich er bin. Die Wirklichkeit ist nicht zu bezweifeln. Sie ist da. Und keiner kann erklären, woher sie kommt. Warum sollte gerade ich über sie nachdenken? Mein Arzt aber will meine Wahrheit nicht gelten lassen. Er hat sich sogar ein Schimpfwort für sie ausgedacht. Er nennt sie das Zombie-Syndrom. Als wären wir in Haiti. Aber ich kenne mich aus. Wandere mit meinem leibhaftigen Freund durch die Haushaltungen. Sehr viel. Genug, um von der Gegenwart meines Fluchs überzeugt zu bleiben. An Gespenster mögen andere glauben. Ich weiß um meine Wirklichkeit, die kein Arzt mir streitig machen kann. Der Führer lebt! Er lebt mit mir und mit allen, denen wir begegnen. Hans und Gretel sind brave Leute. Die haben wir uns für heute ausgesucht. Es ist morgen. Sie trinken Kaffee und heiße Milch, essen Brötchen mit Butter und Marmelade. Hans sagt, ich habe einen schweren Tag heute. Ich gehe zu Bulldog. Neue Käse kaufen. Fang nicht wieder an. Ich habe nichts gesagt. Meine Arbeit ist wichtig. Ich habe nichts gesagt. Du meinst, ich habe nichts zu sagen. Du wolltest es nicht anders. Du bist hässlich am Morgen. Ich weiß. Warum tust du nichts dagegen? Ich bin nicht der, von dem du geträumt hast. Ich beschwere mich. Bist du noch in einem? Ich muss los. Ich habe schon bessere Tage gesehen. Gar keine, denn damals habe ich nicht darauf geachtet. Ich habe gearbeitet, gegessen, geschlafen, gevögelt und getrunken. Meine Tage sind einer wie der andere gewesen. So normal, dass sie keinem aufgefallen sind. Gerade mir selber nicht. Manchmal lächle ich am Morgen noch wie am vergangenen Abend. Und wären Jalousien vor dem Fenster, ich würde mich um nichts mehr kümmern. Nicht um das Sonnenlicht, nicht um die Geräusche von draußen, nur um mein Wohlbefinden, in dem Gretel eine wichtige Rolle zukommt. Allerdings nimmt mein Interesse an ihr ab, sodass Langeweile mich oft traurig stimmt. Trotzdem beruhige ich mich zu Hause mit Gretel. Inzwischen aber schneller, als es mir zur Versöhnung mit der Welt recht ist. Ich bin 43, lebe in geordneten Verhältnissen. Mein Sohn kommt leidlich mit in der Schule. Ich bin Buchvertreter. Der Umsatz lässt zu wünschen übrig. Womöglich sinkt er noch weiter ab. Ich weiß, dass ich, wie ich bin, attraktiv wirke. Hans ist nicht der Einzige, den ich verwirre durch Nachlässigkeit und Selbstbewusstsein. Ich habe Qualitäten, die will ich nicht wegschminken, um auszusehen wie jede andere. Mein Körper ist trotz der Geburt meines Sohnes Martin makellos. Meine Beine, Busen, Bauch, die Schultern und mein Rücken. Wenn ich nackt bin, erregt manchen Mann der Gegensatz zu meinem Gesicht. Ich bin nicht leicht zufriedenzustellen und schaue selbst nicht genauer hin, wenn stimmt, worauf es mir ankommt. Mit meinem Mann Hans bin ich so weit einverstanden, dass ich ihn bereits fast als öde wahrnehme und Ausschau halte nach einer Abwechslung. Das ist ihm nicht entgangen. Aber solange es läuft zwischen uns, ist er zu bequem, sich um eine Nachfolgerin zu kümmern. Er muss für uns drei das Geld verdienen. Ich habe Ihnen nun meine Menschen vorgestellt, so wie ich sie mag. Aber ich werde sie nicht bewahren können vor der Heimsuchung jener Person, die ich auch bin, die zu bleiben ich verurteilt scheine von meinem Verstand. Der sagt mir, dass ich richtig liege, indem ich meinen Vertrauten niemals vergesse. Der einfältige Arzt sieht mich doppelt, hat seine Bezeichnung für den Zustand, dem er mich zuordnet. Ich aber bin eins mit meinem Begleiter, der ich selber bin, so sehr ich ihn hasse, und vor dem ich niemanden schützen kann. Er ist mächtig über mich, solange er mich nicht freiwillig verlässt, wie eine ausgetrocknete Eiterbeule von mir abfällt. Er steht da wie ich. Er benutzt meine Zunge. Ich bewege mich mit ihm, egal wo ich hingehe. Jedes Haus soll uns willkommen sein. Ich brauche ihm meine Stimme nicht zu leihen. Er hat sie. Ich muss nicht hereinkommen. Ich bin einfach da. Und ich hätte gerne ein Glas Wasser. Ich kenne Ihren Mann. Es ist Mittag und er arbeitet, bis die Buchläden schließen. Ich habe lange überlegt und mich entschieden. Jetzt bin ich da. Ich habe Sie mir ausgesucht, Sie und Ihre Familie. Ich fange klein an. Irgendwo muss ich von Neuem anfangen. Sie haben Platz für mich. Sie bewohnen das Haus allein mit Ihrem Sohn und Hans, Ihrem Mann. Ich zahle Miete. Die Miete wird sicher jeden Umstand entschädigen. Für mich hoffe ich, dass wir uns näher kennenlernen, denn ich brauche Menschen um mich, die zu mir passen. Sie werden keinen Grund zur Klage haben. Ich habe Sie auf der Straße beobachtet. Sie sind eine interessante Frau. Ihr Mann weiß das aber nicht zu schätzen. Und Sie langweilen sich tagsüber. Das müsste nicht sein. Ich kann Ihnen mehr schenken, als Sie vermuten. Ja, aber mich werden Sie auch lieben, weil ich erst Sie zu dem mache, was Sie sind. Zu einer stolzen Frau. Dafür werden sie mir verfallen, weil ich dann ihr Leben bin. Richtig, das ist nur die Zeit, von der ich Ihnen ein paar Augenblicke schenken will. Ich will mein Bestes geben. Ihre Seele dürstet danach und nach mir, der sie bringt. Wie leer Sie sich fühlen müssen. Stören Sie sich nicht an meinem Alter. Sie halten mich für einen Greis. Ich war aber schon immer ein Greis in meiner Einsamkeit. Darum habe ich Menschen gesucht und sie auch gefunden, wie Sie wissen. Denn Sie haben mich richtig erkannt. Ich bin der, für den Sie mich halten. Einer wie ich vergeht nicht so schnell. Sie haben es sich bequem gemacht, während ich gleichsam gestorben war. Nur gleichsam. Denn ich bin in vielen Seelen. So wie in Ihrer, weil sie mich braucht als Trost über ihre Bescheidenheit. Das Eintönige, das sie hassen. Ich weiß genau, Sie sind etwas ganz Besonderes. Alles kommt von weit her, wie mir scheint. Ich kann wieder träumen. Ich kann träumen am Tag, weil ich in die Berge möchte, wo die Luft dünn und rein ist. Hoch in die Berge, die fernen Gipfel anzuschauen, wo es keine Menschen gibt. Man sich keine vorstellen kann, in den Felsen. Nur die Sehnsucht, die Unendlichkeit, die wie nah ist. Ich schaue dorthin und es ist alles leer. Der Himmel verspricht und ich weiß nicht was. Ich werde ganz ruhig, wenn der Nebel im Tal liegt, über den Häusern und den Straßen und dem Vieh auf den Weiden. Als wäre alles nicht vorhanden, nur ich. Und die Größe um mich her, in der ich ganz klein bin, winzig und doch die Einzige, die fühlt und atmet. Für die dies alles da ist. Na also, Alter, ich hab gewusst, dass dir die Frau gefallen wird. Von nun an sage ich du zu dir. Du wirst mir das erlauben, da du dich mir verdankst. Ich pflege den Bodensatz meiner Fantasie. Ich bin der Untergrund, ich bin das Echte, das sich bewiesen hat. Ich wühle auf, bis ich gesättigt bin und wachse. Der Unrat, den ich verschlinge, nährt die Kraft meiner Vorstellung. Ich bin ein kleiner, hässlicher Mann. Meine Fantasie braucht die Muskeln eines Preisboxers, den Sieg auszuschmücken. Der Triumph ist alles. Das Preisgeld zahle ich mir selbst. Ich brauche nichts, was außerhalb meiner selbst liegt. Ich nehme es, stecke es in mich, dort gärt es, bis es mein ist und mich stärkt, als hätte es nie einem anderen gehört. Der Genuss eines Wurms, der sich bäumt, bis er im Licht ist. Unübersehbar in seiner Größe, angefressen mit Schmutz, bin ich die neue Gültigkeit. Als Göttlicher dieser Natur setze ich die Maßstäbe. Der Gehorsam ist mir sicher. Ich führe in die Schlacht, welche die letzte sein soll. Der Tod der anderen ist mir Gewissheit, bevor ich selber ende. Die Einsamkeit eines Wurms ist sein Stolz, wenn er aus der Erde ragt und das Gebiet verlangt von den Getreuen, die sich um ihn scharen. Ich verdanke mich dem Abgrund, der auch die Höhe ist. Im Müll der Geschichte habe ich die Wahrheit entdeckt, die aus mir strahlt. Ich krieche durch die Zeitalter, mache die Dauer meines Lebens zur Frist der Welt. Aufgesogen habe ich, was gewesen ist und was sein wird. Ich habe entdeckt, was mir schon immer bekannt war und meine Gewaltigkeit empfunden. Es gibt nur den Augenblick Und der ist der meine! Ich kann nicht lernen, wenn der so laut ist. Es riecht nach altem Plunder. Ungewaschen, so riecht das hier. Ich merke nichts. Weil du nicht willst. Das Alter hat seinen Preis. Da darf man nicht sagen. Telefoniert er? Redet er mit sich selbst? Hat sie zu viel gesprochen? Du hast Flecken im Gesicht. Rote, hektische Flecken. Machen Sie mir ein paar Nudeln mit Tomatensauce, wie ich sie früher in der Osteria bekommen habe. Noch heute trägt mein damaliges Lieblingsrestaurant denselben Namen. Ich will aber Ihre Gewohnheiten nicht beeinflussen. Ich weiß. Ich weiß. Warum sagt der Junge nichts? Zu dem? Habe ich was gesagt? Und wer heißt du, mein Junge? Kann er nicht selber antworten? Mitten in der Nacht wache ich auf und habe das deutliche Gefühl, eine dünne, spitze Eisenstange mir ins Herz stoßen zu müssen. Dann stehe ich auf und hol mir ein Glas Milch. Es ist vorbei, meine Hände zittern nicht mehr. Ich weiß nicht, soll ich darüber froh sein? Manche haben keine Schwierigkeiten mit ihren Eltern. Das ist aber selten. Wir verlieren unsere Vergangenheit niemals. Sie ist das Pfund, mit dem wir wuchern können. Ich will meine Menschen nackt sehen, damit sie mich nicht betrügen können. Würden sie sich für mich entkleiden? Bitte ziehen Sie sich wieder an. Ich vertrage keine weibliche Frivolität. Reden nackte Frauen erst einmal, nehmen Sie sich zu viel heraus. Ich mag Menschen, wenn sie tot sind. Dann haben sie ihre Pflicht getan. Und wenn sie noch leben, sehe ich sie bereits tot, damit sie mir gefallen können. Nackte Leichen, liebe Frau, beweisen das Ereignis von Geschichte. Wäre es nicht schön, sich in einem Grab aneinander zu schmiegen, in einem Grab, das eigens für uns ausgeschmückt ist? Es ist der Frieden, den ich schenke. Eine endlose Stille. Nichts kann mehr überraschen, nicht im Guten, nicht im Bösen. Das Ziel jedes Lebens ist erreicht. Sie wünschen nicht mehr, was unerreichbar ist, was quält dem Triebhaften. Ihre Sinnlichkeit ist in meiner Obhut gut aufgehoben. Denn die Wunschlosigkeit ist ihr ersehnter Zustand. Das einfache Glück. Ich brauche sie nicht anzufassen. Das Gefühl, das sie jetzt erfüllt, verlischt in der Genügsamkeit. Wir sind gemeinsam ein Körper, ohne uns begehren zu müssen. So habe ich es schon vor langer Zeit versprochen. Ich kenne den Leib der Frau und die Pein, in die er sich selbst versetzt, obwohl mir alles Körperliche fremd ist. Deshalb habe ich die Frauen immer verehrt. Wenn ich nach Hause komme, richte ich als erstes meinen Blick auf ihre Kniekehlen, während sie am Herd hantiert. Sie schimmern bläulich. Ich überlege, ob ich hinter Gretel treten und sie an mich ziehen soll. Aber dann trinke ich doch mein Bier. Ich grinse, während ich weiter ihre Beine betrachte, als wären die zu kaufen. Sie sind es. Ich kenne mich aus. Aber noch weigere ich mich, Unruhe in meine Ehe zu bringen. Ich muss mich in Laune halten für die nächste. Einmal noch würde ich anfangen. Ganz neu. Darauf freue ich mich. Gretel ist ohne Ahnung. Sie sagt: Morgen bin ich spät zurück. Ich bin auswärts unterwegs. Eine schlimme Tour. Was machst du schon? Ich muss mich zurückhalten, sie nicht auf den Küchenboden zu ziehen. Aber sie will reden. Ich nicht. Wenn ich aufstehe, merkt sie, was mit mir los ist. Sie schiebt meine Hand weg. Sie sagt, sie spuckt mir ins Gesicht. Aber jetzt will ich erst recht. Die Firma, in der ich arbeiten werde, hat mehr Macht, als du jemals hattest. Über Leben und Tod? Über Leben und Tod. Über Glück und Unglück. Dich verabscheuen sie, weil du es auffälliger gemacht hast. Ich musste Zeichen setzen. Das hast du nun davon. Ich habe viel vererbt. Die Großen haben keine Skrupel mehr zu quälen. Auch du kannst viel lernen bei mir. Ich mach mir die Finger nicht schmutzig. Das besorgen andere für dich. Ich habe immer nur in die Luft geschossen oder in einen Plafond. Wir trinken Bier und Wein. Unser Gast Limonade. Ich habe uns Brote mit Wurst und Käse hingestellt. Ich bin erleichtert, dass jemand mit Hans über das allgemeine Unbehagen spricht, von dem man nicht schweigen will. Mir gefällt dieser Abend, obwohl ich mehr als genug am Hals habe. Hans aber wirkt irgendwie bedrückt, als presste unser Gast seine Brust zusammen. Als störte ihn unser Gast, den doch das Leben zu uns hereingeführt hat. Ein kleiner, hässlicher Mann, der von tief unten seine Würde mitgebracht hat, der seinen Fluch um sich schleudert bis zur Vernichtung. Ich schlage mir auf die Schenkel und lache laut, dass es widerhallt. Meine Geliebten haben sich getötet. Doch ist eine zurückgeblieben, mir Gesellschaft zu leisten. Ein Wurm hat sich zum Herrn der Länder ernannt, weil er nichts als ein Wurm ist. Ich habe im Schlamm der Vergangenheit zwischen den Leichen geforscht und das Gesetz entdeckt, dem sie haben folgen müssen. Ich habe es sichtbar gemacht. Für jeden. Und das Glück der Überlegenheit gestiftet. Was ist? Du fährst dir mit den Fingern durch die Haare. Du machst es dir einfach mit mir. Aber die Frau bist du. Wenn du ficken willst, bin ich auf einmal eine Frau. Bist du für den Kerl keine? Für ihn bin ich was Besonderes. Und was bin ich? Wir beide sind was Besonderes. Schaut uns zu. Ich kenne mich aus bei dem, was die Realität ist. Die Realität, die ist so. Du bist die Realität. Die Schweinerei ist die Realität. Sonst nichts, nur die Schweinerei. Am Morgen fängt sie an und am Abend hört sie nicht auf. Keinem kannst du mehr die Hand geben. Ein Schweinepfuhl ist die Welt, überall und auch noch zu Hause. Ich lass mich nicht kaputt machen! Ich muss an meinen Sohn denken. Was soll aus dem werden? Habe ich das verdient? Oder du? Kein Mensch hat das verdient. Im Stamm der Verachtung mästet sich die Masse. Die Gesetzmäßigkeit des Unrats, das Geheimnis seiner Konsistenz genügt für unsere Herrschaft. Wir sind unverbrüchlich, wir sind die ungesagte Weisheit. Ich habe sie aufgedeckt, um sie herzuzeigen. Sie steht auf der Fahne, die uns kenntlich macht. Unverwechselbar mit den Gutmütigen, den Irrläufern und Heuchlern. Der Mord reinigt die Seele des Reinen. Gewalt ist rein in sich selbst. Ein kleiner, hässlicher Mann steigt hoch aus dem Trüben und befreit sich durch die Tat. Die Lebensfreude wird grenzenlos. Fließt wie die Flüsse, weht wie der Wind in die Winkel der Häuser. Am höchsten Grad ihrer Steigerung bricht sie über die Welt, strömt zusammen an dem einen Punkt, den ich besetzt halte. Dort befehle ich den Tod. Der Untergang zeichnet den Helden aus. Ich habe mich vergraben in meinem Loch, wo alle mit mir sterben dürfen. Ich habe den Berg verlassen, um in die Tiefe zurückzukehren, aus der das Lebendige entsteht. Es wälzt sich in seiner Bestimmung. Die Schwerter klirren, die Geschmacklosigkeit, die der Geschmack ist, hat mich wieder. Ich stehe da, ein kleiner, hässlicher Mann hat sein Glück gefunden. Wie kann das sein, dass ihr euch nicht geniert? Ihr hört ja gar nicht mehr auf mit dem Vögeln. Sei still, hol dir ein Bier. Mit euch trinke ich kein Bier. Ich muss dir Geld verdienen, da bleibt wenig Zeit. Schon gar nicht für Helden, wie du sie magst. Aber für Buckler wie dich. Ich habe keine Lust, für andere zu buckeln. Ich weiß, wie du rumstandst bei den Buchhändlerinnen. Du kriegst ihnen unter den Rock? Ja, ja, du wirst noch froh sein, wenn du darfst. Ich spüre schon das Alter, ist auch keine Zeit für uns. Es ist überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ich versuche, Kultur zu verkaufen, doch will die niemand. Schau dich an. Du lässt dich unterkriegen. Ich spucke denen vor die Füße. Wozu denn Bücher lesen? Nichts habe ich vergessen. Ich lasse mir nichts wegnehmen. Was soll ich da sehen? Gar nichts sehe ich da. Mir wird's nur ganz schwarz vor Augen. Zeug reden, das kannst du. Wie denn? Mit dem Vorbild? Ich habe einen schweren Tag gehabt. Sag ihm das. Du hast ihn erzogen. Ich bin 16. Oft beschäftige ich mich mit der Liebe. Von ihr erwarte ich, dass sie siegt. Ich möchte ihr vertrauen. Mit ihrer Hilfe werde ich Wunder bewirken. Immer wieder sehe ich die nackte Frau. Eine ganz bestimmte. Groß und wirklich. Nahe genug, um nach ihr zu greifen. Aber sie weicht zurück, wenn ich meine Hand ausstrecke. Ich weiß nicht, soll ich ihr folgen? Ich sehe sie in einer riesigen Gemäldegalerie, in der nur ein Bild, das der Frau, hängt. Ich sitze auf der Besucherbank davor, gelähmt vom Staunen ob ihrer einmaligen Schönheit. Ich sehe durch den Schleier, den die Frau vor sich hält, weiter durch ihren Körper ins Unermessliche. Dort würde ich das Glück antreffen. Da sind die Sterne im Dunkel, im undurchdringbaren Hintergrund des Bildes, die Endlosigkeit meines Traums, an die keiner heranreicht und die keiner stören kann. still sehe ich da hinein. Angelangt in einer Unheimlichkeit, die mir aber vertraut ist. Ich brauche kein Himmelreich. Ich wünsche mir nur die einzelne Frau. Ich bin mitten in der Welt. Schön, dass alle beisammen sind. Ich wusste, dass ich's gut getroffen habe bei Ihnen. Ein Gefühl für Zusammengehörigkeit. Da ist kein Unterschied zwischen mir und euch, solange ich bei euch bin. Denn ich bin, wie ich und mit euch, unsterblich. Mir scheint, ich habe mich für euch erfunden. Wenn ich mich auf Sie verlasse, bin ich betrogen, wie immer. Ich habe immer gewusst, dass das nicht gut gehen kann. Sie sind den Büchern entstiegen, die keiner lesen will, nur Langweiler. Einer schneit herein und alles soll anders sein. Ein Popanz. Ihr wisst doch nichts mehr von dem. Und jetzt sind andere Zeiten. Hör wenigstens zu. Der Herr kann dir alles erklären, auch sich selber. Und bring ihm was zu trinken. Das wird ihm gefallen. Von mir kriegt der keine Limo. Was habe ich mit meinen Eltern zu schaffen? Nichts. Und was mit dem Greis? Fäulnis hat er in den Füßen. Er kotzt das Fressen von seinen Jahrhunderten aus, das er nicht verdaut hat. Er ist tot. Toter geht's nicht. Ein Gespenst, für das ich das Fenster aufreiße, damit es hinaus kann. Kinder bringen am Ende immer Unglück. Sag doch du was. Du bist die Mutter. Dir glaubt er mehr. Es ist noch nicht lange her, sagen sie. Da war mal eine schöne Zeit. Wie ein Märchen war's. Der kleine Mann hat was gegolten. Der ist in die Partei gegangen und war wer. Dem konnte keiner auf die Füße treten. Wenn du in der Partei warst, auch nicht der Boss. Wenn du in der Partei warst. Ein freier Mensch warst du. So bist du nach Hause gekommen zu deiner Frau und bist geachtet worden von ihr. Von jedem. Alle, die zusammengehört haben, waren Freunde. Jeder hat jedem geholfen. Wie eine große Familie. Wer schert sich jetzt um dich? Die lachen doch nur. Zu Hause bist du der Arsch und vor dir selber. Und überall Betrug. Und du wirst am meisten betrogen, damit du ruhig bleibst und weitermachst. Von den Politikern und von der Zeitung. Das Fernsehen ist am schlimmsten. Lügen für die Arbeitsmoral. Aber alles lasse ich mir nicht gefallen. Einen Rest von Ehre hat jeder. Auch ich als Vertreter. Ich vertrete ein Kulturgut, damit es nicht vergessen wird. Keiner bekommt mich kaputt. Die Blutsauger gehen leer aus. Wir stehen auf für unsere Rechte. Dann hält uns nichts mehr. Dann fressen wir sie auf, die Bagage. Der kleine Mann ist ein Raubtier. Der schläft. Auch ich schlafe. Aber nicht für immer. Ich habe das Versprechen. Ich kann nicht vergessen sein. Eine Familie ist etwas Kostbares. Ohne eine Familie ist man nichts. Bei mir wird in Erfüllung gehen, was jeder Frau zugesagt ist. Ich habe einen Sohn, aber ich habe nicht das Mutterglück. Ich klage es ein. Ich will gepriesen werden für meine Kinder. Dafür werde ich die Söhne in den Krieg ziehen lassen und die Töchter anhalten zum Gebären. Ich will den Wahnsinn auskosten, der süß ist und das Einzige für mich. Ich versinke nicht in der Belanglosigkeit. Meine Fantasie, die einer Frau ist, erschafft mich neu als die große Mutter. Ohne Opfer entsteht kein Neues. Und ich gebe viel hin, weil die Liebe zu meinem Sohn groß ist. Zeigt sich nicht die wahre Liebe im Opfer, das den Kindern Unvergänglichkeit schenkt, im Tod wie im Leben, das zum Tod hinführt, zum glücklichen, hohen Sterben, dem die Sinnlosigkeit genommen ist. Es wird sich ereignen, dass mein Dasein einen Zweck bekommt, ein Ziel, ohne dass alles, was ist, schal bleibt. Einen Moment lang möchte ich das wunderbare Gefühl einer Wichtigkeit, das mir Hans nicht schenken kann, das von einem Höheren dem Dienst am Ganzen eingepflanzt wird in mein Herz und meine Sehnsucht. Ich will gebraucht werden. Ich bin aber der Lückenbüßer. In der Schule bin ich eine Zahl zwischen anderen, mache die Klasse komplett. Würde ich ausgeschlossen, wäre sie noch immer. Mit vielen gemeinsam ermögliche ich dem Lehrer seinen Verdienst, ein nützliches Glied der Gesellschaft, mit den anderen Nullen zusammen, die erst als Menge Zahl und Brauchbarkeit ergeben. Und bei Hans und Gretel mache ich die Familie vollzählig, zu einer, die sich so nennen darf. Noch bin ich Gegenstand der Pflege. Aber ich will als Einzelner von Belang sein. Für mich allein. Auf einer leeren Straße stehen als der mit dem Colt. Am Morgen schaue ich mir im Spiegel in die Augen und ich bemerke mich, ohne den Blick niederzuschlagen. Wenn ich durchs Haus gehe, höre ich das Auftreten meiner Absätze und die Tür fällt hinter mir ins Schloss, ohne dass ich mich zu fürchten brauche. Allein bin ich draußen. Beobachte nur die eigene Kühnheit, die lacht über den Rest der Welt, weil die ein Park ist mit Gnomen. Ich, der einzige Riese, geh vor mich hin, denn da ist nichts außer mir, der sonst nichts zu sein hat als ein Sieger. Es ist leicht, ein Sieger zu sein, wo es nur Unterlegene gibt. Der Führer in seinem Zimmer aber hat die Lider über den leeren Augenhöhlen geschlossen und weint. Ein Strom von Tränen bricht aus seiner Tiefe und überschwemmt sein Gesicht, dass keiner nachkommt, es mit Tüchern zu trocknen. Mir ist das egal. Der Führer? Ein Versager wie mein Vater. Es ist frech von dir, mein Zimmer zu betreten. Es ist längst aus mit ihnen. Auch wenn die anderen das nicht glauben wollen, weil sie was brauchen, daran zu glauben. Sie sind der Verlierer und Verlierer kommen nicht wieder. Die werden vergessen. Ihr Grabstein ist ohne Inschrift. Meinen Namen werde ich selber einhauen. Ich werde nicht vergessen. Warum willst du einen Grabstein, solange du lebst? Ich bin jung und suche mir die Buchstaben aus. Da wird zu lesen sein, das Grab ist leer, weil ich gewonnen habe. Ich bin so jung, dass ich unsterblich bin. Ich bin nach ihnen gekommen und werde nicht draufgehen, schäbig wie sie. Nur das Leben bringt Triumph. Mich täuschen sie nicht. Ich bin gut in Statistik. Weiß, was Fakten sind. Sie allein zählen. Ich bin ein Fakt. Ein Fakt ist, was Folgen hat. Du vergisst das Unmögliche. Nur scheinbar ist das Unmögliche keine Tatsache. Wir können es dazu machen. Meine herrliche Kampfzeit. Wir waren 7, als wir angefangen haben, im Hinterzimmer einer Bierkneipe. Dann haben sie mich zum Kanzler gewählt. Ich habe niemanden enttäuscht, sondern gesagt, was ich will. Und sie sind mir gefolgt, wie nun du mir gehorsam bist. Ich führe keine Befehle aus. Ich pflege dich nur, weil du sonst allein wärst. Ich sei krank, wird behauptet. Du hast mich krank gemacht mit deinem Geprahle, das nichts als ein Jammern ist. Ich will dich begreifen, um mich von dir zu befreien. Du bist ein Fakt, nichts weiter. Deine Jahreszahlen gehen ein in die Geschichte, nicht anders als die deiner Vorbilder und deiner Nachfahren. Für einen Wissenschaftler wie mich bist du eine Zahl, die im Verhältnis steht zu anderen Zahlen. Ich bin aber der Naturzustand. Ein Naturzustand kann analysiert werden. Dann bist du Material, zum Verbrauch bestimmt. Du bist nur Teil des Marktes, der sich zu allem und jedem entwickeln kann. So oder so. Es gilt, dich zu beherrschen. Die Rechtfertigung eines Mörders ist das Wohlgefühl, das er in der Verzweiflung findet. Meine Glieder gehorchen mir nicht mehr. Der Kopf wackelt, die Hände zittern. Ich übergebe mich, spucke meinen Ruhm aus, ihn wieder aufzulecken. Ich fahre fort. Der Verrat sammelt sich über meinem Haupt, es zu krönen. Ich habe die Elendiglichkeit des Schicksals greifbar gemacht. Zum Spielball meines Willens. Ich bejahe Ich finde mich nicht ab, ich gestalte mich selbst. Höre den Kitsch in meinen Ohren brausen, als das Wehklagen jener, die ich vergessen habe. Oben, wo sie hingehören, um verstümmelt zu werden. Nach meinem Geheiß, die Größe der Zeit zu spüren in den eigenen Knochen, die bald modern werden. Hier unten, bei mir. Ich habe den Krieg gewonnen, während ich ihn verliere, wie die Ahnungslosen meinen. Ich vollende mich. Aller Glanz sammelt sich auf mir, die Schande zu hinterlassen. Meine Geliebte schwört mir Treue für die Ewigkeit des Todes. Mich betrügt keiner. Ich habe die Lügen der Armseligkeit zu Wahrheit gemacht, verbraucht im Kampf um die Gloriole meines Endes. Die Lüge hat genügt, weil sie keine Widerlegung kennt, nur das Gelächter, das von mir kommt. So tief unten war ich und oben, wo sie geglaubt sein wird. Nicht anders wäre ich möglich gewesen. Denn in der Seligkeit, die ich mit meiner Lüge gebracht habe, der Wurm wird von den Würmern gefressen. Denn der Wurm behält Recht. Der Wurm bin ich. Wir haben genug geredet. Jetzt will ich die Stummheit, das Staunen des Gehorsams. Macht, was ihr sonst macht, als wäre ich nicht vorhanden für euch. Wir werden nicht ohne Ergebnis auseinandergehen. Ich bin nicht vorhanden, aber bei euch. Ich bin kein Traum, sondern die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit gibt es nicht. Zeit der Orgien, des Atemholens. Ich habe nichts zu verbergen. Jeder kann sehen, was er an mir hat. Ein gesunder Mann, wahrlich. Du misch dich jetzt nicht ein. Es ist eine Sache zwischen dem Herrn und mir. Es ist besser, Sie hören auf ihn. Ich will keinen Streit, wenn es um mich geht. Ich bewundere seine Entschiedenheit. Wenn ich was anpacke, will ich es ganz tun. Dem Herrn wird es recht sein. Er kann dazukommen, wenn ihm danach ist. Wir bleiben so natürlich, wie er sich's wünscht. Ich weiß, dass alles gut wird. Wir sind eine Familie. Jetzt weiß jeder von uns, was er tun muss. Ich habe es euch versprochen. So, wie es sein soll? So, wie es sein soll. Noch habe ich euch nicht allein gelassen. Mit mir seid ihr stark. Sie haben es wirklich versprochen. Verlassen Sie sich auf mich. Es ist das Bild unserer nackten Körper, das wir herstellen. Nur wir machen das. Und doch wird es aussehen, als bliebe es für immer. Wir werden noch ein Kind haben. Wie von ihm. Willst du? Ihr Maulhuren. Gar nichts wird passieren. Ich mach nicht mit bei eurer Schweinerei. Der will's nur mit meiner Mutter treiben. Dabei kommt ihm doch keiner mehr. Schaut ihn an. Er hat Löcher in der Haut und die Maden fallen noch heraus, während er redet. Mein Aussehen spielt so wenig eine Rolle wie mein Alter. Es ist der Glaube, der das Wunder bewegt. Das neuerliche Wunder, von dem wir alle überzeugt sind, berührt meinen Leib. Er zeigt die Narben der Ehre. Ich vertraue auf euch. Mein Kampf ist groß, wie eurer werden wird. Einen Notarzt. Der Mann ist verrückt. Von dem habt ihr nur Credence zu erwarten. Ihr seid so krank. Und ihr seht nichts mehr. Er hat die Erfahrung. Du bringst uns nicht weiter. Wir wissen, wie es ist. Ich verzeihe ihm. Wir sind eine Gemeinschaft. Die Jugend ist meine Hoffnung. Ich segne mich mit eurem Blut. Meine Geschichte ist weit gediehen. Ich habe meinen Freund verraten, eingewilligt in die von meinem Arzt mir anempfohlene Gehirnoperation. Sie wollen den Narren aus mir herausholen. Ich soll gesunden, obwohl es dann niemanden mehr geben wird, der sich des Scheusals erinnert, das mir durch die Schande, die es mir zugefügt hat, so vertraut geworden ist. Ich habe nachgegeben, meine Umgebung von meinem Zeugnis zu befreien, das inzwischen jedem Vernünftigen lästig geworden ist. Und ich erlöse mich von dem Anruf der multiplen Persönlichkeit, der mir angeheftet worden ist. Ich will zeigen, dass ich so gesund bin wie jeder andere. Ein letztes Mal soll mein Arzt mich mit seinem Machtwort ausgeschlossen haben aus der Gemeinschaft der Normalen, die schändlich sein mag, aber womöglich bequem. Vielleicht bin ich nur ein Volkskörper, anfällig und heilbar wie jeder andere, ein Stück bloß zwischen den vielen anderen. Der Führer ist nicht mehr der Alte. Seine Gnadenlosigkeit ist zum Geheule verkommen. Er hat angefangen, mich zu langweilen. Ohne Reue wende ich mich ab. Nicht einmal ein Phantomschmerz soll bleiben. Dies die Vorhersage des Arztes, die meine endgültige Gesundung verspricht. Wie ich dem Führer vertraut habe, vertraue ich mich nun meinem Arzt an. Soll er mal sehen, was er zustande bringt. Denn das Gewissen, dieses immerwährende Gedächtnis muss herausoperiert werden. Aber ich bin guten Mutes, ein brauchbares Glied der Gesellschaft zu werden. Meine Firma wird nicht über mich klagen müssen. Ich habe meine Besonderheit aufgegeben. Die Orgie ist nicht gelungen. Mein Fluch hat an Stärke verloren. Singen wir. Singen stärkt die Gemeinschaft. Es ist zu spät. Wir sind zu spät geboren, ohne Begeisterung. Da ist keine Hilfe mehr. Sie werden das Kind nehmen wie alle anderen. Sie werden es benutzen. Sie haben alles zu raffiniert eingefädelt. Der Untergang läuft am Schnürchen, nicht mehr mit Gebrüll. Wir fangen von vorne an. Ein junges Paar sind wir. Du hast keine Ahnung davon. Du weißt das. Ich habe dich immer und anders geliebt. Wir verlassen das Gewöhnliche. Es gibt das Höhere, das ich immer für euch wollte. Die Hingabe. Mach dir keine Vorwürfe. Für uns hat der Zufall gespielt. Haben Sie einen Namen? Nennen Sie ihn. Ich freue mich, dass Sie eine Familie sind. Mehr wollte ich nicht erreichen. Keiner ist dem anderen fremd in Erinnerung an mich. Ich bin der Spiegel, in dem ihr gemeinsam auftretet. Sie sind nie gewesen. Wir haben Sie für unser Glück erfunden. Dennoch war ich bei euch. Habe Freude gebracht, mir und jedem. Ich bin die Wiedergeburt in jedem, der meinen Ruf hört. Für euch war das Fest ein Spuk. Nicht euch habe ich heimgesucht, sondern den armen Mann bloß, der mich ausgedacht hat als seinen Feind. Ich bin der Albtraum, gegen den es keinen Widerspruch gibt. Ich bin wirklich wie ein Gedächtnis. Ich bin gewesen und ich bleibe, was ich gewesen bin. Ein kleiner, hässlicher Mann hat die Schönheit in die Gesichter der Nation geworfen, aus ihrer Nichtigkeit die Begeisterung gerufen, ihr Bedeutung verliehen für eine Zeit, die nun abgelaufen ist. Ich sterbe nicht, ich verrecke, wie es mir gebührt. Die Wahrheit auf der Zunge. Hören Sie mich lachen? Nein? Das Lachen ist in mir. Hat meinen ganzen Körper erfasst. Die Glieder, sodass sie zittern. Ich lache über den Schrecken, der so tot ist, als hätte es ihn nie gegeben. Nichts habe ich damit zu tun. Ich habe die Klinik als geheilt verlassen. Ein kleiner hässlicher Mann. Hörspiel von Karl Günther Hufnagel. NN Jens Wawraschek. Gretel Gertraud Jesserer. Hans Michael König. Martin Lukas Sartori. Der kleine hässliche Mann Rudolf Wessely. Musik Max Nagel. Ton Gerhard Wieser, Hertha Werner und Martin Todd. Regieassistenz Maria Lind. Regie Robert Matejka. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Österreichischen Rundfunk 2003.